wäre langsam Zeit mal zu wissen, was man will. Es wäre wohl Zeit für das Looten Overkill. Es wäre soweit mal den nächsten Schritt zu gehen auf diesem Zeitstrahl. Bleibt man besser nicht lang stehen. Es wäre wohl Zeit dafür. Nichtsdestotrotz können sie mir bitte nicht sagen, wie spät es ist. Einst erklomm ich mühsam euer hohes Zeitgerüst, als ich auf halbem Wege dann von der Brüstung sprang, dachte ich mir, yeah, ich stürze den Uhrzeigersinn und hoffe seitdem, dass ich zeitlos bin. Jetzt wäre der Zeitpunkt, wollen, was man muss mit einem anderen, ist ohnehin schon lange Schluss. Es käme gelegen, sich mehr im Stil der Zeit vorzubewegen, Termine über Leidenschaft zu heben und sich bei Starbucks teuren Kaffee mitzunehmen. Es wäre der Moment, einfach das zu äußern, was man denkt, auch wenn man keine klaren Worte dafür kennt und sich schlimmstenfalls im Widerspruch verfängt. Den idealen Augenblicken kehr ich dennoch meinen Rücken. Können Sie mir bitte nicht sagen, wie spät es ist? Einst erklomm ich mühsam euer hohes Zeitgerüst, als ich auf halbem Wege dann von der Brüstung sprang, dachte ich mir, yeah, ich stürze den Uhrzeigersinn und hoffe seitdem, dass ich zeitlos bin.